Es lebe der Herzog! Es lebe der Herzog! Es lebe der Herzog! Es lebe der Herzog! In Segen und Ruh! Es lebe der Herzog! In Segen und Ruh! Es lebe der Herzog! In Segen und Ruh! Es lebe der Herzog in Siegel und Ruh. Es lebe der Herzog in Siegel und Ruh. In Siegel, in Siegel und Ihr Felder und Aue, lasst grünet euch schauen, ihr Felder und Aue, lasst grünet euch schauen, ruft Vivat, ruft Vivat, ruft Vivat, it's zu. Ihr Felder und Aue, lasst grünet euch schauen, ihr Felder und Aue, lasst grünet euch schauen, ruft Vivat, it's zu. Ihr Felder und Auen, ihr Felder und Auen, lasst grünet euch schauen, ruft Vivat Hitz zu. Ihr Felder und Auen, lasst grünet euch schauen, ruft Vivat, ruft Vivat, ruft Vivat Hitz zu. Ihr freudige Stunden. mein Galerin ist tot. O weh, mein Galerin ist tot. O weh, mein Galerin ist tot. O weh, mein Galerin ist tot. O weh, mein Galerin ist tot. Wem klag ich meine Not? Wem klag ich meine bitteren Schmerzen? Wer nimmt dies Leid mit mir zu Herzen? Wem klag ich diese Not? Wem klag ich diese Not? O weh, mein Galerin ist tot. O weh, mein Galerin ist tot. O weh, mein Galerin ist tot. O weh, mein Galerin ist tot. O weh, mein Galerin ist tot. So geht's mit der Vogelfreude und mit den Dingen dieser Welt. Die Unlust ist den Lüsten beigesellt, die Freud vergeht mit dem Leide. Ja, ja, der schlaue Vogel kann dies lehren. Er war mit seiner Kunst vortrefflich anzuhören und fast ein Wunder seiner Zeit. Der kleine Hals war wohl geschliffen und hat manch feines Lied gepfiffen zur Fröhlichkeit. Allein die Freude aus, er lieget nun gestreckt und wird mit schwarzer Erd bedeckt. Thank you. sonst so wunderschön, mit künstlich lieblichem Getön den Mund verloren pflegt zu dienen. Ihr lieblichen Kanarienvögel, beklaget meine Freude und eure Tier. Ihr lieblichen Kanarienvögel, beklaget meine Freude und eure Tier. Beklaget meine Freude und eure Zier. Was soll ich mir zu deinem Lobe singen, o edler Kanarin? Du kannst ein helles Kehlchen also zwingen, das aller Ohren Herz und Sinn, die dich gehört, bewegelt wurden. Dir grausamer Tod allein, konnt der verliebte Ton noch nicht beweglich sein. Denn du hast grob und vermessen den teuren Bissen weggefressen. Dir der Hals anschwell, frisst du unverschämter Gast. Frisst das dir der Hals anschwell, frisst du unverschämter Gast. Frisst du unverschämter Gast. Frisst das dir der Hals anschwell. Frisst das Bier der Hals an Schwelle. Frisst du unverschämter Gast. Frisst das Bier der Hals an Schwelle. Frisst du unverschämter Gast. Frisst du unverschämter Gast. Dass dich der Vogel zerkratze, zerriße und dir den Magen und Därme zerbieße, bis du ihn gespien hast. Friss und berste auf der Stelle, friss und berste auf der Stelle. Dass dich der Vogel zerkratze, zerriße und dir den Magen und Därme zerbieße, bis du ihn gespien hast. Friss und berste auf der Stelle. Frisst das Tier der Hals an Schwelle, frisst du unverschämter Gast. Frisst das Tier der Hals an Schwelle, frisst du unverschämter Gast. Frisst du unverschämter Gast. Frisst das Tier der Hals an Schwelle. Frisst das Tier der Hals an Schwelle. Frisst du unverschämter Gast. Frisst das Tier der Hals an Schwelle. Frisst du unverschämter Gast. friest du unverschämter Gast. Was wird wohl auch nach meiner Trauer fragen, der strenge Bruder tut? Er muss so einen Papagei als Raben, so einen Kanarin als Sperling haben, zu seinem Morgenbrot, wo schonet keinen Vogel nie. Fahre hin, betrübtes Wort, fahre hin, du mein geliebter Kanarin. Sollt gleich das Glück mir seinesgleichen wiedergeben, wiewohl es kaum geschieht, so kommst du doch in meinem ganzen Leben mir nimmer mehr aus meinem Sinn. So gut hast du. bang, so nehmt die kleinen Glieder in eure Hand und setzt den Vogel sanfte nieder in kühlen Sand. Macht, dass er sicher möge liegen, um mich bei meinem Leide zu vergnügen. So lasse dieses Loch die letzte Ehre sein, was ihr schreibt auf den Leichenstein. Da täht der Hagel, liegt den Fagel, der Gunnmann ja, der Quint will lehren, und alle Menschen kommt und deren. Du Dreckgebein, als du wolltest diesen Fagel fretten, so will ich, dass du wer was an den Hals geschmetten.